willkommen. Was geht, ihr da draußen an den Endgeräten? Ja, wir nehmen eine neue Folge Podcast auf. Wir sind besoffen. Ich bin Jona. Und ich bin Thorsten. Das ist Thorsten. Ja. Wir sind Podcaster. Hi Thorsten, was geht? Alles fit? Ja, hallo Jona und natürlich auch alle. Ich finde das Wort Endgeräte finde ich so geil. Alle Leute an den Endgeräten auch ein herzliches Willkommen von mir beim Langeweile-Podcast. Und ich glaube, wir können... Wie nennt man den Penis von Adolf Hitler? Sieg Heil. Endgerät. Der ist gut, muss ich mir merken. Ist das jetzt so spontan gewesen? Spontan gewesen, ja. Ja, so wie ich würde sagen, ist eine 6 von 10. Danke. Auf jeden Fall. Alter, ich bin durch. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, stimmt. Wir nehmen ein bisschen spät auf, also verhältnismäßig spät. Du bist jetzt seit gerade zu Hause. Was ist los? Wo treibt es dich rum? Was ist passiert in der Welt der Promis? Fünfmal habe ich hier den Podcast verschoben heute. Das tut mir auch wirklich leid, dass ich dir die ganze Zeit absagen musste und dann wieder zusagen und dann wieder sagen, ja, doch 10 Minuten später. Schon so ein bisschen Booty-Call, oder? Ja, schon so ein bisschen. Ich war halt einfach irgendwie... Ich hatte gar nichts zu tun, ehrlich gesagt. Ich war einfach müde. Ich war einfach wirklich noch nicht so wirklich ready. Weil halt einfach der Tag war heute super stressig. Ich war einfach den ganzen Tag unterwegs. Ich habe übrigens erfahren, nur ganz kurz am Rande, dass, ich sag mal, die komplette Redaktion, in der ich arbeite, meinen Podcast kennt und hört. Deswegen muss ich ein bisschen mehr aufpassen, was ich hier denn so sage. Naja. Heute ist übrigens Welt-Down-Syndrom-Tag. Was fällt mir dazu ein? Dazu muss ich nur sagen, dass heute auch Tag gegen Rassismus ist. Das trifft sich an sich eigentlich ganz gut. Warum trifft sich das gut? Keine Ahnung. Also worauf wird denn dann hingewiesen? Also wird darauf hingewiesen, dass man mehr Forschung braucht oder dass es einfach mehr Akzeptanz dann quasi für Trisomie 21 Geschädigte geben soll? Oder, ist das jetzt eine ernsthafte Frage gerade an mich? Nein, also ich frage, was ist jetzt wirklich der spezielle Grund dafür? Also was ist der Auslöser, dass es einen Tag der Down-Syndrom, der Trisomie gibt? Twitter. Es ist halt ein Hashtag. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es halt wirklich auch nur auf Twitter gesehen. Also ich muss zugeben, ich bin immer weniger begeistert von Twitter. Das fand ich am Anfang eigentlich immer ganz lustig und so. Aber irgendwie geht es einfach nur darum, sich aufzuregen und seinen ganzen Bullshit, den man quasi hat, einfach reintippen zu können in das Smartphone, in das Intranetz. Das klingt wie eine Printversion von unserem Podcast. Schon so ein bisschen, oder? Aber Twitter wird sich nicht durchsetzen. Das ist der Langeweile-Podcast. Das ist das, was sich auf jeden Fall halten wird. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich hatte mich letztens mit einer Freundin unterhalten und ich habe da mal so ganz doof gefragt. Die hat irgendwas gesagt und meinte so, ach komm, hey, das habe ich doch schon 5-mal im Langeweile-Podcast erzählt. Und sie so, ja, tut mir leid. Wenn ich den höre, dann nur, wenn ich koche oder Langeweile habe. Und ich so, Langeweile-Podcast, wenn ich Langeweile habe. Also es Das ist ein wundervoller Name, den wir uns ausgesucht haben. Ja, auf jeden Fall. Kontroverse Frage, aber es soll gar nicht blöd rüberkommen. Aber mein Bruder hat mich tatsächlich mal von irgendeiner gewissen Zeit, hat er mich mal gefragt, weil tatsächlich war es wohl bei mir so, dass ich zu 50% Wahrscheinlichkeit oder sowas, hat mein Bruder gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich glaube, er wollte mich nur beleidigen, dass es auch hätte sein können, dass ich einfach behindert zur Welt komme. Also mit einer Behinderung. Deswegen jetzt mal die Frage an dich, du, deine Freundin ist schwanger und du erfährst, okay, mein Kind bekommt Trisomie 21. Würdest du es, das ist eigentlich eine Frage, die an deine Freundin gehen müsste, stell dir vor, du bist schwanger, würdest du es austragen? Alter Schwede, das sind einfach diese, ich liebe diese einfachen Gesprächseinstiege, wo einfach so die Leute, wenn sie sich dann nochmal ein bisschen zurücklehnen und sich ein bisschen entspannen wollen und denken so, oh ja, Thorsten und Jona, oh, die erzählen jetzt ein bisschen Quatsch und dann penne ich halt eigentlich schon fast dabei ein und höre mir vielleicht noch ein bisschen an, wie die sich blamieren, aber okay, gut, alles klar. Also was würde ich machen, wenn mein Kind eine körperliche Behinderung hat? Ich glaube, das könnte man ja generell so einfassen. Könnte man, ja, ich dachte nur heute ist Tag der Down-Syndrom-Menschen. ja, Alter Schwede, das ist natürlich, das ist eine krasse Frage direkt mal am Anfang. Die kann man nicht so mit Ja oder Nein beantworten. Ich war generell noch nie in der Situation überhaupt, dass jemand schwanger war von mir. Glücklicherweise, denn ich passe nämlich immer auf, meine lieben Kinder, immer irgendwie verhüten, immer Kondome benutzen, ganz wichtig. Oder halt alles andere, was so hilft. Ja. Aber ja, gut, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal, sag ich mal so, aus dem Handgelenk heraus würde ich sagen. Ich habe auch keine Punchline, also das kann ich jetzt schon mal sagen. Nee, ich will das jetzt auch ernsthaft hier irgendwie so angehen oder versuche das zumindest. Ja. Ich würde jetzt aus dem Handgelenk heraus würde ich sagen, eher würde ich Richtung Abtreibung tendieren. Aber es ist halt so schwierig, wenn du halt wirklich dann vor dieser Entscheidung stehst, dann würde ich, glaube ich, sogar eher sagen, vielleicht sogar austragen. Also ich weiß nicht, also es ist ja auch eine Entscheidung, die nicht ich alleine treffe, sondern auch noch meine Partnerin. So. Und letzten Endes vertrete ich dann auch immer noch die Meinung so, a women's body is a women's choice, you know? Und wenn ich sage, lieber abtreiben und sie sagt, nee, ich möchte es behalten, dann werde ich einen Teufel tun und mich dagegen wehren. Ja, also, das ist natürlich, das ist ja nicht deine Entscheidung. Im Endeffekt glaube ich, wird es, sagen wir mal so, es ist ein einschneidendes Erlebnis in beiden Richtungen. Also man kann natürlich sagen wir mal, gesetzt dem Fall, dass es jetzt, wird jetzt dann abgetrieben oder wurde abgetrieben, dann könnte man immer positiv damit argumentieren, ja, also dann hat man vielleicht dem Kind auch ein bisschen Leid erspart. Nee, das ist Quatsch. So, ja, das könnte man so sagen. Oder dass das man ist sich vielleicht auch nicht, dass man sich aber vielleicht auch nicht wohl dabei fühlt. Auf der anderen Seite, wenn man es dann wirklich doch bekommt, dann wird es genau die gleiche Liebe erfahren wie jeder andere Mensch auf der Welt von seinen Eltern. Das denke ich zumindest so. Ist natürlich dann, sag ich mal, mental für die Eltern mit Sicherheit alles ein bisschen schwieriger, das so zu verkraften und auch dann vielleicht zu sehen, wie das Kind dann aufwächst. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ja, irgendwann sind ja auch die Eltern nicht mehr da. Also was wird dann aus dem Kind? Also kommt es zurecht in dieser sehr schnelllebigen und ja auch also Scheißwelt? Vor allem ist nicht Kinder bekommen auch heutzutage super so eine Lifestyle-Entscheidung? Also es ist ja, ja, das ist ja nicht mehr, ich kriege jetzt Kinder, damit später jemand meine Rente bezahlt oder irgendwie sowas, sondern es ist ja schon, man guckt ja schon selber, wie viele Kinder möchte ich haben, einfach nur, weil ich Bock hab halt irgendwie so einen kleinen Kumpel noch mit mir rumzuschleppen. So. Weil es ist ja jetzt nichts Essentielles zum Überleben. Also ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also wirklich so früher, so vor 500, 600 oder 1000 Jahren, da war es ja wirklich so, es wurden halt Kinder gezeugt, damit der Hof noch so am Leben bleibt. Also weil der größte Teil der Bevölkerung halt irgendwo Bauern war oder Schmiede oder Tischler oder was weiß ich. No. Und die Rente waren eigentlich wirklich die Kinder. Was teilweise in ganz vielen Ländern der Welt immer noch so ist. Teilweise werden dann auch zum Beispiel noch Männer gesellschaftlich höher angesehen als Kind, als Frauen. Gerade so Indien, China, die Richtung gucke ich jetzt gerade, wenn ich das sage. Aber eine Lifestyle-Entscheidung ist das, glaube ich, nicht. Vielleicht so bei den Hipster-Influencer-Girls. Ich meine jetzt hier in Deutschland, es ist doch jetzt nichts, also Lifestyle-Entscheidung im Sinne von, dass es nichts ist, was du man braucht keine Kinder. Also Kinder also man sind merkt schon nicht so ein bisschen nötig. So, wohin du tendierst. Kinder sind nicht nötig. Keiner braucht mehr Kinder. Um zu überleben oder irgendwie sowas. Ach so, nein, um zu überleben. Also wirklich, also wenn du jetzt dieses reine Überleben willst, dann ist das schon mit Sicherheit seit 80 Jahren nicht mehr so, dass man Kinder wirklich braucht. Deswegen deswegen Lifestyle-Entscheidung. Aber ich glaube, wir hatten schon mal darüber geredet, also auch generell in dem Thema heiraten und so weiter und so fort. Also ich möchte, glaube ich, wohl irgendwann später Kinder haben. Jetzt sehe ich da überhaupt keinen Weg irgendwie dran vorbei. Also die nächsten 5 Jahre werden meine Spermien auf jeden Fall in keine Eizelle fließen. Das steht definitiv fest. What? Aber wie alt bist du? 27? Ich bin 26. Ja, guck mal, die nächsten 5 Jahre, ne? Ist dann schon so mit Anfang 30. Wann willst du denn Kinder bekommen? Ja, so also Anfang, also 30, 35, sowas in der Richtung, da sieht die Welt auch schon ein bisschen anders aus. Jetzt bin ich noch hier, alter Student, ich penne in den Tag hinein, ich mache gar nichts. Also was will ich jetzt mit dem Kind? Im Moment ist das wirklich einfach, für mich wäre das wirklich im Moment eine Lifestyle-Entscheidung. So, jetzt ein Kind haben, aber ist halt eine Long-Life-Commitment, wie der Influencer sagt. Ja, aber später wäre es ja immer noch eine Lifestyle-Entscheidung. Also zumindest so, wie ich es definiere. Na, ich würde auf jeden Fall abtreiben, weil... ja, genau, stimmt. Also, warum? Weil es ist halt... Also ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, ne? Um mal ganz kurz immer nochmal jetzt ernsthaft zu sein. Hallo, witzemäßig unterwegs. Sie nehmen das alles nicht ernst. Hallo. Naja, aber es gibt... Also, es ist ja tatsächlich... Also, es ist ja... Abtreibung, es ist ja noch kein Kind. Es ist ja auch noch kein Lebewesen. Insofern, Aber weiß man dann überhaupt schon, ob da irgendwie das Kind dann später Down-Syndrom. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Es kommt echt immer auch bei Abtreibung ganz auf den Monat an, ne? Wenn ich weiß, okay, das ist schon ein Lebewesen, also so wie es auch momentan definiert wird und irgendwie von Wissenschaftlern anerkannt ist, dann hätte ich da schon eher sehr große Gewissensbisse tatsächlich. Aber sonst, wenn ich weiß, okay, das ist wie so ein Ei, also wie so ein Küken, also halt nicht wie ein Küken, sondern wie ein Ei, was man halt auch einfach essen kann. Okay, schlechte Metapher. Man muss dabei sagen, hier redet ein Vegetarier. Ja, also nicht essen, aber abtreiben. Oh, das kann man machen. So, und wenn, ja, wenn ich dann schon weiß, okay, ich hätte lieber kein rothaariges Kind, okay. Wenn ich das vorher weiß, dass das Kind rothaarig wird und es ist noch kein Lebewesen, noch nicht mal im Ansatz. Noch nicht mal, ja. Es ist gar nichts. Sondern kann ich einige auch sagen, könnten argumentieren, okay, dass rote Haarige niemals ein Lebewesen sind, aber. Oh, das ist auch ein bisschen, ich merke gerade, das ist ein bisschen faschistoid, was ich gerade sage, ne? Also. Ist egal, einfach weitermachen. Die Kollegen hören zu, warte, die wissen ganz genau Bescheid. Ich möchte zurückrudern. Es ist vielleicht doch besser, einfach die Dinge so kommen zu lassen, wie sie halt gerade sind. Oder nicht? Weil das ist doch sonst auch, sonst nimmst du ja auch so ein bisschen die Vielfalt des Lebens. Wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt weißt, stell dir vor, es gibt so eine 180-Grad-Drehung. Ja, zack. Wirklich. Einfach abdrehen, ist kein Problem. Ach, es geht um die Vielfalt des Lebens. Oh. Oh mein Gott. Naja, aber stell dir mal vor, du hast wirklich, ich habe wirklich null Ahnung, was in der Wissenschaft abgeht. Aber man merkt es kaum, aber okay. Ja, aber stell dir vor, und vielleicht gibt es ja auch schon eine Maschine, die steckst du in dich hinein, in den Frauenkörper. Und dann erfährst du, wie das Kind später aussehen wird, beispielsweise. Ne? Um das jetzt mal noch ein bisschen drastischer zu formulieren, als einfach nur, okay, das Kind wird eine Krankheit haben oder kein. Ich würde gerne das Thema wechseln, bitte. So, dann, um dann zu sagen, na gut, nur weil er blond ist, treiben wir dich jetzt ab. Das wäre dann schon ein bisschen krass. Also auch, also ja, aber bei Down-Syndrom-Menschen ist es in Ordnung, oder was? Nee, also da würde ich dann eben auch auf einmal sagen, gut, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt in Ordnung. Ich meine, das ist ja nichts, es ist halt einfach nur anders. Es ist jetzt auch nicht schlimmer oder schlechter oder. Ja, also ich muss zugeben, ich habe bei sowas, also wie gesagt, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt im Moment sagen, abtreiben, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich in der Situation bin, dann ist das viel, viel schwieriger und ich glaube, dann tendiere ich sogar eher hin zum Kind behalten. Natürlich nach Absprache mit meiner Partnerin. Also da wird nichts alleine irgendwie beschlossen. Ja, wow, das wäre natürlich krass, wenn du einfach so zum Arzt sagst, na, abtreiben und die Frau, ja, was? Nein, ich wollte doch gar nicht. Ja, das Schlimme ist ja, wenn Männer. Du jetzt mal Männer. Das Schlimme ist ja gerade, wenn man jetzt über Abtreibungen sich den ganzen Prozess mal anguckt, das ist ja nicht so einfach, dass du wirklich nur einmal zum Arzt hingehst und dann wird ein Termin vereinbart und dann geht's ab. Stichwort Paragraph 219a, du musst ja erstmal überhaupt einen Arzt finden und nach dem ersten Gespräch mit dem Arzt musst du sogar noch zu einer Beratungsstelle gehen, die dich dann nochmal darauf hinweisen. Die meisten Beratungsstellen sind Überraschung von der Kirche finanziert und versuchen es dir so ein bisschen auszureden. Und wenn du dann quasi diesen Schein hast, dann hast du nochmal 7 Tage Wartezeit oder 8 Tage, also eine gewisse Tageszeit, die du warten musst, bis du dann wirklich zum Arzt hingehen kannst, um dann den Termin zu machen. Und bis das dann alles wirklich so klappt, da kann sich halt auch wirklich nochmal die Meinung beider Elternteile wirklich ändern. Und ja, Abtreibung, ein wundervolles Thema, um in einen Podcast einzusteigen. Und weil, ja, wir gerade so gut drauf sind und so tief drin waren im Thema, würde ich gerne übers Frühstücken reden. Und zwar war ich am Wochenende, Wochenende oder jetzt vergangenes Wochenende, da hatte ich Besuch von meiner besten Freundin aus Berlin, der Hauptstadt der Herzen, sogar richtige Hauptstadt. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach nur die Hauptstadt. Und wir waren Sonntagmorgen, bevor sie dann mit dem Zug wieder zurückgefahren ist, waren wir mit Freunden dann quasi frühstücken. Und zwar im Extrablatt. Das Extrablatt, wer es nicht kennt, das ist eigentlich ein Rundum-Café. Das bietet morgens Frühstücksbuffet an, nachmittags dann ganz normal auch Pommes und Hamburger und Pizza und abends dann quasi Cocktails. Also wirklich für jeden irgendwie was dabei. Man kann den ganzen Tag da verbringen und noch mehr. Und wir waren dann quasi beim Frühstücksbuffet dabei. Und alter Schwede, ich verstehe wirklich Menschen nicht. Das war wirklich schlimmer als jede Urlaubserfahrung sowieso. Wir hatten Tisch reserviert Und als wir reinkommen, war es schon mega voll. Und das, ich weiß nicht, ob das dann so eine deutsche Sache ist oder generell so eine Menschensache, aber sobald mehrere Menschen für irgendwas anstehen, da dreht bei denen, also dann geht die Pfanne heiß, läuft bei denen. Also wirklich. Ich stand dann quasi in einer Schlange mit einem Freund von mir und wir haben uns dann halt so unterhalten und zwischen der Schlange oder wo die Schlange dann entlang lief, da war auch dann die Theke und da war so ein, sag ich mal, so ein Meter Platz zwischen der Theke, wo dann quasi die Kellner immer rein und raus gegangen sind. Mhm. Und weil mein Kollege und ich natürlich extrem gut gebildete, gut aussehende Menschen mit extrem großen Penissen haben, sind wir so schlau gewesen und haben dann diesen Meter da freigelassen, damit die Kellner rein und raus gehen können. Wir standen dann so und haben uns unterhalten. Und dann kam irgendwann so eine Frau, so eine ältere Dame, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, mindestens 50 plus. Und die hat sich dann einfach dazwischen gedrängt. Ja, nein, hat sich einfach stumpf davor gestellt. Und wir gucken uns an so, Entschuldigung. Und dann tippt mein Freund die dann so auf die Schulter und sagt so, Entschuldigung, sie haben sich da gerade vorgedrängelt. Nee, das stimmt gar nicht. So ist das gar nicht hier. Sie haben ja Platz gelassen, da sind sie selbst schuld. Und ich gucke den nur so an, er guckt mich so an. Und dann haben wir es einfach durchgehen lassen. Es war einfach wirklich den Stress nicht wert. Aber ich habe mir so gedacht, so, was ist los bei den Leuten? Ist es das Frühstücksbuffet an sich, dass die Leute vielleicht so viel Hunger haben? Weil du stehst ja quasi auf und du isst jetzt nichts, sondern du musst erst quasi wohin fahren, damit du was essen kannst. Ob das da die Leute irgendwie baller macht oder naja, was denkst aber du? Aber das gehört ja zum Ritual dazu. Das ist ja, ich esse vorher extra wenig oder gar nichts, um mich so drauf vorzubereiten. Und das ist alles ja was sehr Meditatives. Auch das Hinfahren, das Hingehen, das Warten, das Quatschen. Das gehört ja alles auch mit dazu zum Buffet. Und dann irgendwann was zu essen, weil dann ist es halt erst so richtig geil, wenn du so lange drauf gewartet hast. Außer es ist dann scheiße. Dann ist es scheiße. Nee, war wirklich lecker. Das Essen und auch die Organisation generell im Extrablatt in Münster an der Thibautstraße. Daumen hoch, wenn das irgendjemand da hört. Ja. Echt wirklich lecker. Und da hat man sich auf jeden Fall wohl gut bedienen können für 13 Euro im Endeffekt. 13,90 Euro. Und genau, stimmt, was mich auch noch so ein bisschen aufgeregt hatte, die hatten dann quasi freien Orangensaft, den man sich da abzapfen konnte. Aber das, kennst du das, wenn du dann so Gläser hast, die eigentlich so groß sind wie Shotgläser? Also ja. Die hatten dann, wenn du das abfüllst, dann sind das eigentlich nur so bessere Shotgläser gewesen. Und ich bin natürlich dann halt so ein Arschloch und ich nehme dann halt 3 oder 4 von diesen Shotgläsern und mache die halt alle voll, aber dann halt nur für mich. Macht das Sinn? Ja, ne? Nur für dich? Ja, also nur, weil ich will da nicht 50 Mal aufstellen für so einen Shot Orangensaft. Also da waren mit Sicherheit wirklich so, keine Ahnung, so 100 Milliliter Orangensaft haben da reingepasst. Es ist sozial, weiß nicht, ob das anerkannt ist, sozial, aber ich bin auch so jemand, wenn ich bei einem Buffet bin, dann auch nicht irgendwie 5-mal hin und her laufen, das ist Quatsch. Einfach schön den größten Teller nehmen, den man finden kann und dann einfach raufballern, was das Zeug hält. Einfach jo. Wurst, Ei, Fett. Nur ohne Wurst bei dir? Ja, aber ich war auch echt, deswegen habe ich auch gerade Wurst gesagt, ich war echt lange nicht mehr bei irgendeinem Buffet. Also wirklich das letzte Mal, da war ich noch nicht mal vegetarisch unterwegs. Aber dann ja, wirklich also alles raufballern. Ey, einfach, dass da so ein Riesenstapel ist und dann damit schön wieder zurück. Ja, auch demografisch mal gesehen, wir waren auf jeden Fall mit Abstand die Jüngsten. Da gab es eine riesige Fraktion Rentner. Dazwischen waren dann noch so Families mit Kindern, die hyperaktiv überall rumgerannt sind und alles haben wollten. Und dann halt wir, die eigentlich nur essen wollten und dann von Rentnern und Kindern genervt wurden. Deswegen treibt eure Kinder ab. Dann gibt es auch keine es Rentner. Es gibt aber auch bei jedem Buffet den gleichen Scheiß, kann das sein. Es gibt auch keine Abwechslung in ganz Deutschland, was Buffets angeht. Es gibt kleine Bratwürstchen, es gibt Rührei und Orangensaft und es gibt auf jeden Fall fucking Honigmelonen. In jedem Buffet sind fucking Honigmelonen dabei. Wer will zum Frühstück eine verfickte Honigmelone? Fucking jeder. Jeder liebt Honigmelonen. Ich liebe Honigmelonen, du liebst Honigmelonen. Unsere Zuhörer lieben Honigmelonen. Deswegen sind sie überall. Aber trotzdem, es gibt halt einfach keine Abwechslung. Warum nicht mal was Neues ausprobieren irgendwie? Also, was da noch stand, das war so eine Schokofontäne, wo man sich dann Bananen drunter halten konnte. Das fand ich noch ziemlich geil, so als Dessert, geil. Nachtisch, wie auch immer. Ich habe auch, hast du so eine. Hätte man auch eine Honigmelone drunter halten können. Also, hast du eine, alles ist möglich. Hast du eine Schokofontäne zu Hause auch? Privat? Nee, leider nicht. Also, wir haben zwar wohl so einen Diamantenbrunnen, aber Schokofontäne leider nicht. Ich hatte eine Schokofontäne. Echt? Ja, aber so von Fontäne ist wirklich geil. Also so ein Schokobrunnen, nicht Fontäne. Brunnen, ja, genau. Also okay. So dreistufig dann, wo das ja, Ding ja, so, genau. So runtertropft. Alter, du hast gerade Fontäne gesagt. Alter, was Geiles sich die Leute einfach vorgestellt haben müssen. So eine Fontäne, weißt du? Das ist richtig so, pff, einfach überall. Leute gehen in die Nähe und sind voller Schokolade, beschweren sich beim Kellner, aber er sagt, ey, es ist eine Fortune. Tim, geh bitte weg vom Becken, du kannst nicht schwimmen. Aber es ist Schokolade! Musst du dich wieder rausessen? Tim, wenn du jetzt nicht weggehst vom Becken, dann treibe ich dich ab. Kann man das nachträglich noch machen? Einfach so, pff, so mit, das Kind, keine Ahnung, ist irgendwann so 20, so ja, mega verzogen und dann so, nee, wir sind jetzt abgetrieben. Tut mir ja leid, ist jetzt vorbei. Ey, einfach Kindesmord im Bauch der Mutter ist legal. Also du musst das? Kindesmord im Bauch der Mutter. Also du musst das Kind nur irgendwie wieder in den Bauch hineinbekommen. Dann kannst du es umbringen. Sonst also egal welcher Eingang. Also Hauptsache ist im Bauch. Es muss einfach nur irgendwie drin sein. Das ist, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall klingt meine Zahnbürste wie ein fucking Didgeridoo, ist mir aufgefallen. Was ich ganz lustig fand. Es ist halt so eine elektrische Zahnbürste und die macht halt wirklich so und das ist, weiß nicht, ist wahrscheinlich bei jeder elektrischen Zahnbürste. Deswegen hört mal nach, vielleicht auch bei euch, vielleicht klingt es auch bei euch wie ein Didgeridoo. Vielleicht kann man da so Straßenmusik mitmachen. Ich glaube die, Entschuldigung. Oh Gott, Thorsten, ich hab nein. Jetzt halbwegs unterdrückt. Ja, es ist trotzdem alles raus. Warte. Oh nee, doch nicht, geht nicht. Die australischen Ureinwohner, die werden auf jeden Fall jetzt ziemlich stolz auf dich sein. Bestimmt. Oh meine Güte, ey, scheiße. Haben die bestimmt abgeguckt. Oh scheiße, und dabei habe ich noch nichts gegessen, ja, ey, vielleicht kommst du deswegen. Ich habe mir gerade noch, ja, kurz bevor die Sendung ist, habe ich, weil du ja 20.000 Mal verschoben hast, habe ich mir noch gedacht, oh cool, da habe ich noch ein bisschen Zeit, kann ich mir noch ein bisschen schön, kann ich ein bisschen den Koch spielen und dann habe ich mir quasi Nudeln genommen, Hackfleisch gebraten und dann einfach ein bisschen Paprika, Zwiebeln, Schnittlauchzwiebeln meine ich. Lauchzwiebeln, meine Güte. Dann noch ein bisschen Pilze und Zucchini drauf gemacht und ein bisschen Soße, Creme Fraiche, Käse und dann zack, rein in den Ofen. Das war dann durch, genau in dem Moment, wo du angerufen hattest. Und da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken, ey. Und da habe ich gleich richtig Bock drauf. Oh, geil. Mega. Ich freue mich. Was wir noch mal ganz kurz machen könnten, ne? Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Okay, wir haben noch Zeit. Das trifft sich perfekt, denn unser Internetkorrespondent, der hat etwas ganz, ganz Tolles herausgefunden. Vielleicht möchtest du mal, ja, öffne doch mal Twitter, Thorsten. Wir machen hier mal so, so ein kleines Live-Experiment. Mhm. Genau, öffne mal Twitter. Lustige Twitter-Persönlichkeiten, ne? Ist ja etwas, was man sich immer mal wieder geben kann. Und unser Internetkorrespondent hat da etwas ganz, ganz Besonderes gefunden. Jeder kennt ja Philipp Amthor, ne? Philipp Amthor ist ein Ding, ist ein lustiger, junger Mann, der eine ganz, ganz große politische Karriere vor sich hat. Ich sehe da wirklich vieles. Ich sehe da Bundesregierung. Das Geile, warte, ich suche gerade Philipp Amthor wirklich bei Twitter. Und das Geile ist, wenn du da einfach nur so eingibst, dann ist das Erste, was dir vorgeschlagen wird, Philipp Amthor Memes und nicht die Person selber. Das ist tatsächlich lustig. Da werde ich gleich mal raufgehen und mir diese ganzen Memes einfach schön reinballern. Einfach ein Meme nach dem anderen. So, ja, kommen wir wieder zurück zum Internetkorrespondenten. Gib mal bei Twitter ein Max. Max Löcher. L-O-E-C-H-E-R. Ich hoffe, du findest was, sonst bei Google eingeben. @ Max Löcher, zusammengeschrieben, ein Wort. Ja, genau. Kandidat für Max Löcher, Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus. Cottbuser Manhattaner CDU, Junge Union, Gamer, Schüler. Ach, sympathisch. Es ist einfach das fucking lustigste Twitter-Profil, was es gibt. Das gibt es noch gar nicht lang. Das ist halt einfach ein, ich weiß nicht, wie alt ist der? Schätz mal, wie alt das ist. Obwohl, 17? Warte, stopp, aber obwohl, die Sache ist ja die, das Geile, der hat ja geschrieben halt quasi so seine Sachen, wo er herkommt oder wo er sich mit identifiziert, hat halt Cottbus und dann / Cottbuser geschrieben. Also wie ist denn die Blues, also ich nicht mit, wird das nicht mit SS geschrieben? Cottbusser? Ich habe keine Ahnung. Cottbus, Cottbuser, Manhattaner, CDU, Junge Union, Gamer, Schüler. Wundervoll. Mich würde mal interessieren, wie der zu dem Thema Fridays for Future steht. Aber ja, das würde mich auch interessieren. Ja, ich fand's einfach nur sehr lustig. Also hat man mit fucking, also ich will kein Age-Shaming oder sowas machen. Er kann ja machen, was er will, aber hat man nicht mit 17 Jahren andere Interessen, als in die fucking Junge Union warte, einzutreten? Warte, es wird noch geiler. Gestern hat er quasi gepostet, ein Wahlplakat, also in Anführungsstrichen von ihm. Und zwar hat er geschrieben, das neue Design für den Kommunalwahlkampf ist fertig. Darunter dann das Bild, einfach nur er quasi wahrscheinlich, also ganz schrecklich ausgeschnitten mit Photoshop, also der stand jetzt nicht irgendwie vor einem Greenscreen oder so, sondern es war irgendein Foto, was auf irgendeiner Veranstaltung gemacht wurde, dann hat da jemand, ist da jemand hingegangen mit Photoshop und hat sich da die Mühe gemacht, den Typen da rauszuschneiden, vor einem weißen Hintergrund und darunter dann der Hashtag Team Löcher. Es ist einfach der YouTuber unter der unter den Mitgliedern der jungen Union. Oh, der hat ja auch ein Foto mit am Tor, sehe ich gerade. Naja, genau. Die sehen einfach eins zu eins aus wie Zwillinge. Oder wie, boah, stimmt. Wie das Kind von Philipp Amthor. So, wenn die Eltern wirklich Geschwister sind, dann ist das Ergebnis quasi Max Löcher. Ja, das ist korrekt. Aber da sieht man wirklich mal, was für einen schlechten Einfluss oder was für einen Einfluss Philipp Amthor auf andere Menschen hat. Weil Wetten, das ist einfach so sein großes Vorbild. Naja. Also guckt euch mal an, ist sehr lustig an alle Leute. Ja, das ist, also der Typ ist, ich stelle mir wirklich, das Schöne ist, er hat 69 Follower. 69. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht zu lange drüber reden, weil ist eher ein visueller Gag. Ja, es ist kein Problem, aber könnt ihr alle nochmal nachgucken. Was ich ganz geil finde, sein Profilbild ist dann quasi mit dem CDU-Logo und darunter dann CDU-Logo und darunter dann quasi am 26. Mai Max Löcher wählen, wie er dann einfach quasi im Anzug, was ja schon mal mega, also im oberen Erste-Klasse-Abteil eines ICEs sitzt. Also so sehe ich das zumindest hier auf dem kleinen Foto. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sieht er einfach so aus, als wäre der Schaffner, weil er auch so eine rote Krawatte anhat. Ich finde es wunderbar. Oh, wundervoll. Alle mal bitte folgen. Es hat auf jeden Fall auch Potenzial, eine eigene Meme-Seite zu bekommen. 10/10. Bewertung von mir. Geil. Mit Sicherheit. Puh. Ah, so, dann würde ich sagen, weil du es ja schon gerade so halbwegs angeteasert hast, gehen wir doch mal in eine kleine Pause. Diszipliniere mich hier, ich werde das alles seriös zu Ende machen, ohne irgendwelche doofen Pipi-Kaka-Witze und ich werde auch nichts quasi essen. Und was? Okay. Ja, auf jeden Fall kurze Pause. Bis gleich. Bis gleich. Lakshu, guck mal diese Frisur, Junge, gut. Guck mal diese Brust, wow, boom, Junge, Alter. Lakshu. Playboy, Mayboy, neue Haare, Mare, Junge, neue Frisur, kein Problem für mich, Junge, Bizeps, Brust, Bam, Junge, was willst du mehr, Lackschuh? So, da melden wir uns wieder aus dieser sehr kurzen Pause. Meine Güte, das ging aber schnell vorbei, die Zeit, oder? Das ist richtig. Oh, meine Güte. Ja, okay, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben uns gerade wirklich 20 Minuten darüber, gestritten, will ich nicht sagen, überlegt, was wir denn jetzt hier in diese fucking Zwischenpause da reinpacken müssen. Deswegen finde ich schön, einfach mal so ein bisschen Harald Lesch hören. Das finde ich Harald schön. Lesch wollte ich erst reinpacken, aber dann habe ich hast du nicht? Doch, ich wollte es ja erst reinpacken, aber ich habe halt nichts Tolles gefunden, was da dazwischen ist. Ich habe eingegeben bei YouTube. Du hast nichts Lesch? Tolles von Harald Stopp. Lesch gefunden, wow. Lesch ist super, wenn man dem Charakter von Harald Lesch wirklich gerecht werden will, dann guckt man sich die kompletten Sachen davon an und nicht nur 30 Sekunden. Das stimmt, dann guckt man sich die Harald Lesch-Doku an. Die Harald Lesch-Doku, die aufdeckt, wie er früher Kinder vergewaltigt hat. Was? Allegedly. Sagt man das ja, so? Hier, weiß ich nicht. Wir haben es beide ja eigentlich nicht gesehen. Also ich glaube zumindest, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, nämlich die Michael Jackson-Doku. Auch das Leaving Neverland. Ein ganz, ganz heißes Eisen. Kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, dass solch eine Person so etwas tut, ein Typ, der einen eigenen Freizeitpark hat und Kinder dahin einlädt. Ob das gut gehen kann, man weiß es nicht. Ob es gut gegangen ist, nein. Man weiß es. Ja, aber positive Nachricht ist, jetzt Anfang, also am 1. Positive April, Nachricht, der ist tot. Ja, weiß ich nicht, ob das so, also. Nee, nicht so ganz. Für viele ist es positiv, für viele ist es aber auch nicht positiv. Also für die Leute, die da Opfer möglicherweise geworden sind. Schon. Mega positiv ist aber, dass wir uns alle ein eigenes Bild machen können. Und zwar Anfang April wird nämlich die Doku Leaving Neverland bei ProSieben ausgestrahlt. Anfang April und dann, ich glaube, der erste Samstag, ich gucke nochmal nach hier. 7. April oder sowas. Aber was heißt 6. hier? 6. Okay. April, Samstag. Was heißt eigenes Bild machen? Das ist natürlich eine Dokumentation, ich habe sie nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, auch so, was ich jetzt gehört habe, dass sie sehr subjektiv ist. Und natürlich nicht gerade ausgeglichen, sondern schon auch ein bisschen auf Story geht, ne? Und, ja, aber wir sind, also natürlich, jede Doku ist ja immer so ein bisschen Story getrieben, aber man muss ja auch so ein bisschen beachten, in welcher Art und Weise quasi sich dann die Opfer ja, zu Wort nehmen und wie credible dann die Sachen sind. Also im Vergleich, sag ich mal, zu irgend, also wir wissen beide nicht, worüber wir reden, deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das alle am 6. April an auf ProSieben, machen wir mal ein bisschen Werbung für den Sender, der es wirklich nötig hat mit seinen nur 2-3 Euro Einnahmen, die er pro Jahr generiert. Und da ist dann abends 2015 4 Stunden lang einmal Michael Jackson. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ja das Gleiche auch wie bei, also so, du brauchst ja nicht so argumentieren von wegen so, ja, sieht man nur die eine Seite und bla bla bla. Bei der MeToo-Bewegung war es doch genau das, oder ist es doch genau das Gleiche, dass quasi erstmal ein Opfer, ein Vergewaltigungsopfer oder Belästigungsopfer vorkommt und sagt, ey, hier, ne, der Typ da oben, der hat mich aber wohl nicht ganz so fein angequatscht und angekrapscht und hat die Sachen gemacht, die echt nicht in Ordnung sind, wo dann alle gesagt haben, ach der, das kann ja eigentlich gar nicht sein und wir müssen ja auch nicht direkt heben glauben, aber im Endeffekt ja, also die Leute hatten ja doch dann recht und das Gleiche passiert ja auch von der Jackson-Familie, die dann auf der anderen Seite ganz viel gesagt hat, so ja, das ist ja eh nicht gut und nicht credible, was die da ausgesagt haben und da haben sie sich wieder verstrickt, aber naja, gab es schon so viele, bei der MeToo-Bewegung gab es da schon so viele Rechtsprechungen, ich weiß es gar nicht, weil du gerade meintest, na gut, im Endeffekt hatten sie dann recht, weiß man ja auch bei vielen nicht, ja, ne? Also es ist wahrscheinlich, es ist schon, kann man schon machen, da auch das öffentlich sagen und öffentlich anprangern und anklagen und kundtun, was einem da so angetan wurde, natürlich, aber es ist immer noch, ne? Ja, es hat aber schon ziemlich viel Konsequenzen auch, also persönliche Konsequenzen gehabt. Also fangen wir an bei Weinstein, der ist ja wirklich, ich glaube, der Erste, der wirklich verurteilt wurde im Zuge der MeToo-Sache, das ist ja Bill Cosby. So, der ist dann ja quasi auch mit Rechtsprechung verurteilt und jetzt hinter Gittern und verbüßt da. Hast du dir mal sein, hast du dir mal sein Special angeguckt? Bill Cosby, nee, das ist nicht so meine Welt, muss ich zugeben. Ich habe nämlich immer nur tatsächlich sehr, sehr Gutes davon gehört, also von dem Stand-Up-Special, dass es wohl richtig, richtig gut sein soll. Ja, aber hier muss man jetzt wieder dann gucken, dass man dann halt den Künstler und den Menschen halt so ein bisschen trennt. Ja, natürlich. Also, würde ich auf jeden hat Fall immer machen. So einen Beigeschmack, ne? Ich meine, ja, gerade sich halt auch ein sehr bei Stand-Up-Comedy auch. Also Stand-Up-Comedy, viele sagen ja, gut, die spielen dann nur eine Rolle, auch bei Stand-Up-Comedy, was natürlich auch so ist, aber du vermittelst bei Stand-Up schon eher das Gefühl, okay, das ist jetzt gerade wirklich Bill Cosby, der da auf der Bühne auch ist und sich selber spielt und sich er selbst ist, als wie bei einem Schauspieler, der da wirklich dann eine Rolle spielt. Aber es ist auch Stand-Up ist halt fake. Also es ja. Ist ausgedacht. Aber ich meine, also ohne jetzt dann irgendwie mit gerichtlichen Urteilen dann quasi zu argumentieren, aber viele Leute, die haben ja also persönliche Konsequenzen dadurch erlitten. Also ganz famous, also viele Leute in den USA ja, wenn jemand sich da auskennt in der Medienlandschaft, Bill O'Reilly, der war da quasi, ja, wie kann man den denn so vergleichen? Also ein bisschen so der Thomas Gottschalk der Medienwelt da drüben, der war selber Nachrichtensprecher bei Fox News, die ja eh so ein bisschen mehr republikanisch, also Richtung Trump dann quasi argumentieren. Der wurde dann aber zum Beispiel auch gefeuert und während dieses ganzen Prozesses, wo die dann, sag ich mal, Frauen angeklagt haben, dass doch das und das passiert ist, ist auch herausgekommen, dass er sich auch schon außergerichtlich in 6 oder 7 Fällen für 18 oder 19 Millionen Dollar über eine Schweigepflicht mit den Frauen dann so quasi geeinigt hat. Also da ist auf jeden Fall viel dahinter, wenn das dann so ans Licht kommt. Und natürlich. Ich meine, man muss ja immer auch gucken mit Vorverurteilungen und sowas, ne? Ja, apropos Frauen, am Wochenende habe ich auch den aktuellen Marvel-Film Captain Marvel mir angeguckt. Ich weiß, du bist ja nicht so der krasse Superhelden-Kinogänger oder also unsere Filmgeschmäcker, die gehen ein wenig auseinander manchmal. Kann man das so sagen? Ja. Ich habe mir Captain Marvel angeguckt und im Vorhinein war da ja immer so ganz viel, sag ich mal, negative Presse, die sich verbreitet hatte. Also auf der einen Seite, dass dann die Leute gesagt haben, ja, also weiß ich nicht, eine Frau und der ganze Film, der ist ja eigentlich auch schon sehr feministisch geprägt und auf der anderen Seite dann natürlich dann die Leute dann sagen, ja, hey, endlich mal eine Frau als Leitvieh, als Hauptcharakter und die Message, die sie rüberbringen, ist auch echt gut. Und ich muss sagen, jetzt habe ich mir das Ganze halt reingezogen, das ist halt mehr, also mehr Staub als irgendwas andere, was da ein bisschen aufgewirbelt wurde, weil der Film, der ist einfach gut. Also ich war extrem gut unterhalten. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie gefühlt, als wäre ich politisiert worden oder irgendwie quasi indoktriniert in jeglicher Weise. Und ja, wer sie noch nicht gesehen hat und wer generell auf die Marvel-Filme steht, den wird das sowieso gefallen. Aber auch, sag ich mal, eher so subjektiv gesehen, fand ich den echt geil, muss ich zugeben. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich werde ihn auch nicht gucken, weil ich bin einfach nicht so der Marvel-Fan. Aber, na gut, also warum indoktriniert? Also nur weil eine Frau die Superheldin ist oder was? Also nee, weil also viele, erst, sagen wir so, also viele, mal so also viele haben vorher halt so gesagt, dass das dass Marvel nur den Film gemacht hat, quasi um die weiblichen Fans so ein bisschen zu beeindrucken und auch dann quasi, dass die Message des Films halt sehr feministisch geprägt sein sollte. Also, dass Männer immer die Bösen sind und also das aber ist nicht auch Captain Marvel selbst wieder ein sehr männliches Abbild einer weiblichen einer Person. Frau? Ich weiß nicht, also ohne jetzt quasi zu viel zu verraten, so spoilermäßig, sie, also Captain Marvel generell schon kennt, der wird ungefähr die Origin-Geschichte kennen, aber sie ist halt, sag ich mal, in der US Army aufgewachsen, oder was heißt aufgewachsen, also die ist da quasi zur Air Force quasi gegangen und war da Pilotin und da hat man einige Szenen im Film gesehen, wo dann quasi sie diskriminiert wurde aufgrund dessen, dass sie halt, sag ich mal, eher in einer Männerdomäne dann ist, also Pilot-Dasein ist ja halt eher so Mann. Das klingt einfach eins zu eins nach The Silence of the Lambs, da ist es ja auch so, dass da die Protagonistin in einer Männerdomäne ist in der Polizei und dann da die ganze Zeit komisch angeguckt. Ja gut, aber ich meine, irgendwo werden sich alle Filme so ein bisschen überkreuzen. Ich glaube nicht, dass es einen Film gibt, wo wirklich alles komplett neu ist und was noch nie irgendwo das da war jetzt auch kein gewesen ist. War jetzt auch kein Vorwurf, war nur eine kleine Anmerkung. Ich habe mir irgendwie Filmanalyse angeguckt von dem YouTube-Kanal, die Filmanalyse zu diesem Film. Jetzt über Captain Marvel oder was? Genau, tatsächlich. Ja. Ich kann mich nicht mal dran erinnern. Aber das ist ein richtiges Beiprodukt. Also kann man sich mal angucken. Ich glaube, der hat ja auch irgendwas. Ich hab wirklich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Naja, ja. Auf jeden Fall. Also, wir waren mit mehreren in dem Kino drin und eine Freundin von mir sagte, die nichts mit den Marvel-Filmen zu tun hat, dass sie den ziemlich gut fand. Also. Ja, gut, okay. Wenn Freunde sagen, dass der Film gut ist, dann ist der Film natürlich bestimmt gut. Nein, ich wollte nur sagen, dass du nicht unbedingt die ganzen Marvel-Filme. Also, wenn du drauf. Sag ich so, das ist gut angelegtes Geld, wenn man sich einfach unterhalten lassen will bei einem guten Actionfilm. Geile Effekte, so. Das war es jetzt auch dann. Okay, also du bezeichnest Captain Marvel. Na, egal. Was ich letztens gelesen habe, ist, dass ein Typ 5 Tage lang im Auto eingesperrt war. er war mit Schnee überschüttet. Also, musst dir vorstellen, ein Audi. Wo sind wir gerade? Wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns in einem fremden Land. Ein Mensch ist in seinem Auto, nicht alleine. Ein Hund ist bei ihm. Er komplett eingeschneit. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht eine Lawine, vielleicht auch einfach nur zu lang geschlafen und dann kam der Schnee über Nacht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war er eingesperrt für 5 Tage und hat sich nur von Barbecue-Soße ernährt. Was? Oh, eat so fucking dead. So viele Fragen. Also. Ich kann keine beantworten. Aber schieß los. Ich kann es probieren. Okay, also der Typ, also auf jeden Fall egal wie und wo, der ist auf jeden Fall unter Schnee begraben. Das ist richtig. Weißt du, wie er wiedergefunden wurde? Oder hat er sich rausgegraben? Ist der Schnee einfach weggeschmolzen? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber ich frage mich, wie man 5 fucking Tage lang Barbecue-Soße futtern kann und sich die dann auch noch teilt mit seinem Hund. Weißt du denn nur Barbecue? Ich dachte schon, das wird jetzt so eine Sache, wo du dann sagst, und der hat dann den Hund getötet und ihn selbst gegessen. Oder der Hund hat ihn getötet und dann wurde er gegessen. Also. Die haben sich einfach Barbecue-Soße geteilt und haben die zusammen gefuttert. Ich muss zugeben, ich muss jetzt gerade mal gar nicht an die Barbecue-Soße denken, sondern ich denke eher an das, was aus der Barbecue-Soße produziert wird und wo das dann quasi hingeht. Also das kann ich nicht. Vielleicht in den Kofferraum. Genau, also eben ausgestiegen an den Kofferraum und dann wieder ins Auto. Ja, du kannst ja von hinten, du kannst ja an den Kofferraum ran. Ne? Du kannst ja. Ja gut, jetzt fragt quasi halt, was für ein Auto das denn war. Ja, es kommt. Ja, das schon stimmt. Smart. War ein Motorrad eigentlich? War eigentlich mal ein Motorrad, ja. Ja. Ich habe auch noch crazy Geschichten. Und ich weiß, also, wir sind ja beide auch sehr, sehr glückliche Zugfahrer, Bahnfahrer, Fans des öffentlichen Nahverkehrs. Und ich glaube, zu dieser Kategorie Fan des öffentlichen Nahverkehrs, da gehört dieser diese Person halbwegs vielleicht zu. Vielleicht gehört er auch dann eher so zu Captain Marvel, so heldenmäßig. Und zwar, Spiegel berichtete nämlich, dass ein 30-jähriger Mann mit 1,73 Promille Atemalkohol nach Auskunft von Reisenden ohne Vorwarnung einen Feuerlöscher von der Wand genommen hat, ist dann zum Lokführer gegangen und hat die Glasscheibe des quasi mit dem Feuerlöscher eingeschlagen. Und dann hat der Mann aus Heidelberg vom Lokführer des Zuges verlangt, das Tempo zu drosseln, da der Zug viel zu schnell fahre und er die Reisenden retten müsse. Also der Typ, der war so soffen, dachte sich, scheiße, der Zug, der wäre viel zu schnell, rette ich doch lieber alle, schlag die Glasscheibe ein. Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht ein bisschen langsamer fahren? Es ergibt tatsächlich nicht so viel Sinn. Überhaupt nicht. Und dann quasi die Quintessenz von dem Ganzen. Der Lokführer bremste laut Bundespolizei den ICE und hielt im Bahnhof von Möhrenfelden-Walldorf. Reisende hatten inzwischen mit dem Handy die Bundespolizei in Frankfurt alarmiert, sodass der Betrunkene wenig später von einer Streife festgenommen aber werden ist dann, konnte. Ist das dann wirklich eine Straftat oder kriegt er irgendwie so ein Bundesverdienstkreuz? Also, weil für ihn, aus seiner Sicht heraus, hat er ja wahrscheinlich wirklich einfach nur die Leute retten wollen. Ich meine, der Zug war halt schnell. Also, ja. Was soll man da machen, wenn ich ein Fenster einschmeiße? Also, ja, und natürlich, von uns aus gesehen, eine dumme Idee, aber er fand es halt sinnvoll. Da möchte ich auch gar nicht mit irgendwie argumentieren, das war mit Sicherheit. Also, ein netter Kerl. War ein richtig netter Kerl, war ein richtig cooler Dude. Was ich viel interessanter finde, was dann quasi daraus passiert ist. Also die wollten eigentlich dann von Frankfurt nach Paris fahren. Das war halt eigentlich der eigentliche Plan von dem ICE. Der ist dann aber leider nur bis zu 15 Kilometer quasi aus Frankfurt rausgekommen, bis er dann quasi angehalten wurde. Musste ein Ersatzzug quasi kommen, der alle Reisenden wieder eingepackt hatte, weil der Zugführer nämlich nicht weiterfahren wollte, weil er unter Schock stand. Dann musste ein Ersatzzug kommen, alle Reisenden wieder mit nach Frankfurt nehmen und die mussten dann quasi irgendwie gucken, wie sie dann von Frankfurt dann mit dem nächsten ICE oder wie auch immer dann nach Paris kommen. Und die Folge aus dem Ganzen war, dass insgesamt 18 Züge entweder ausgefallen sind oder erhebliche Verspätungen erlitten haben wegen diesem einen scheiß Typen. Also der hat quasi nicht nur diesen einen Zug quasi gerettet, die Leute, sondern auch noch 18 andere, die dann quasi nicht so schnell fahren konnten. Ja, das ist wirklich ein Held. Bundesverdienstkreuz ist, glaube ich, das Mindeste, was man diesem Mann eigentlich anbieten könnte, würde ich sagen. Ich finde es gut. Gefällt mir. Ich finde es auch so. Als ich es gelesen habe, ich musste auch ein bisschen lachen. Aber ja, ich weiß nicht, was er so als Strafe jetzt bekommt. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gibt es irgendwie solche Artikel, so Eingreifen in den Zugverkehr oder sowas. Oder, keine Ahnung, so angedrohte Körperverletzung. Ich weiß nicht, wie weit man das dann so ziehen kann. Ich glaube, ich würde es nicht mal hinbekommen, 1,7 Promille Intus zu haben. 1,73 sogar. 1,73, ist das schon viel, oder? Also nee, also wenn du, sag ich mal, einen gesunden Suff hast, dann hast du auf jeden Fall 1,7 Promille. Also definitiv. Echt? Ja. Okay. Also ab 0,5 darf man rein rechtlich noch Auto fahren, aber ich vertrete ja auch zum Beispiel, oder ich gehöre der Fraktion an, die dann die Meinung hat, 0,0 Promille und alles darüber ist für mich dann schon, dann lasse ich das Auto stehen. Aber ja, also 1,73, ich sag mal, wenn du gut vortrinkst, dann hast du mit Sicherheit irgendwie im Laufe des Abends 1,7 Promille. Na gut. Ein Schiri, das ist schon ein bisschen länger her, aber ein Schiri hat eine Bundesliga mal gepfiffen mit 2, irgendwas Promille. Der hat auch dann einfach nach 35 Minuten dann abgepfiffen. Also, Spiel vorbei. Ist gut, jetzt ab nach Hause. Muss kotzen. Ja, irgendwie sowas. Oh, meine Güte. Ansonsten hatte ich dann letztens noch auch dann beim Bahnfahren so einen kleinen, ich habe Podcast gehört und dann sind meine Gedanken so ein bisschen abgeschweift und ich habe darüber nachgedacht, dass Spiele, also Games und so weiter und so fort, die werden ja immer realer, also ob es jetzt Grafik ist oder irgendwelche geilen Engines, die dann so krass funktionieren, dass das Wasser mega gut animiert wird. Aber insgesamt werden sie halt immer realer. Und ich habe mich jetzt gefragt, was wäre denn so dann der nächste Step? Also, dass das Spiel noch realer wird. Und dann habe ich gefragt, ob es vielleicht irgendwie so ein Spiel gibt, wo du nur ein einziges Leben hast. Also, wo du nur quasi, also sobald du dann quasi fehlst, musst du dir das Spiel nochmal neu kaufen. Weil dann bist du halt tot. Das ist eine Idee, die tatsächlich mal umgesetzt wurde, glaube ich. Oder, also ich habe das schon mal gelesen, das ist ein Spiel, das genauso machen wollte. Ja. Oh Mann, schon wieder weg. Weil ich dachte mir halt so, das ist mega, also eigentlich mega, also was heißt gut, weiß ich nicht, ob das dann mega den Rage-Faktor hat, aber keine Ahnung, dann spielst du so 5 Minuten und dann so, oh, was ist das denn? Pff, tot. Ja, schade. Jetzt musst du das Spiel deinstallieren und wieder neu installieren. Wäre vielleicht noch ein bisschen krasser als wie bei, weiß nicht, DayZ oder irgendwie sowas, wo du halt auch nur ein Leben hast, aber dann kannst du halt nochmal respawnen, dann auf einen neuen Server mit halt, ganz vom Anfang hast halt, dann verlierst du halt den ganzen Loot oder sowas, ne? Aber wäre natürlich noch krasser, stimmt, wenn du das komplette Spiel einfach verlierst. Oder wenn du vorher, du kaufst dir das Spiel, musst aber einen krass großen Kredit aufnehmen dafür und verlierst du auch einfach dein Haus. Oh, und geil. Und dann vielleicht ist es auch so eine Glückssache, dass, keine Ahnung, denn wenn du dann Glück hast und per Zufallsfaktor, dann ist dein Charakter einfach ein weißer Mann, dann hast du schon irgendwie, keine Ahnung, dann hast du so 200.000 Lebenspunkte und 50 Millionen Euro, so. Und wenn du dann halt wirklich Pech hast, dann bist du halt, keine Ahnung, irgendwie, soll jetzt nicht rassistisch klingen, sondern eher mahnend an die Gesellschaft, dass du viele Nachteile hast, zum Beispiel, wenn du dann als Schwarzer zum Beispiel das Spiel anfängst und dass du dann einfach nicht so viele Bonuspunkte hast. Ja, das könnte man so implementieren. Das gibt's doch tatsächlich bei South Park, dass du, wenn du dann gibt's ja das South Park-Spiel und wenn du dann den Schwierigkeitsgrad einstellst, das machst du, indem du die Hautfarbe änderst. Also, ach echt? Genau. Ich hatte ein paar Let's Play davon geguckt, aber jetzt nur beim neuen oder auch bei dem alten, wo es dann um Herr der Ringe ging? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube hier bei diesem Superhelden-Ding oder sowas. Auf jeden Fall ja, schwarz neue, ist halt, neue, ja. Wenn du schwarz bist, ist halt das Spiel schwer und wenn du weiß bist, ist halt das Spiel leicht. Ich bin ja sowieso ein riesiger Fan von South Park. Und auch wieder so quasi mal auf diese Twitter-Sache zurückzukommen. Ich hatte letztens irgendwo einen Tweet gesehen, einfach nur so beim Vorbeifliegen, wo dann quasi South Park Rassismus vorgeworfen wurde. Was vielleicht bestimmt zum ersten Mal ein Stück weit mit Sicherheit auch Wahrheit ist. Aber ich weiß nicht, wie sich dann Leute bei Twitter verhalten oder was die denken, wenn die sowas posten, dass sie denken, ja cool, jetzt habe ich das gepostet. Jetzt wird es mit Sicherheit genauso gemacht, wie ich das mir denke. Eigentlich wie so ein Leserbrief an die Zeitung, wo dann quasi aussortiert wird, ja, das da, das drucken wir ab, das drucken wir nicht, das ist ja nur ein Lappen, das nehmen wir jetzt gar nicht an. Aber was waren das? Also, was hat denn South Park gemacht? Ja, also South Park, für die, die es nicht kennen, das ist halt eine Comicserie aus den USA, die gibt es mit Sicherheit auch schon seit, keine Ahnung, 13, 14, 15, 80 Staffeln. Und da wird vom Konzept her, was ich ganz geil finde, ist, die ist extrem einfach gezeichnet. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, oh, wenn du das guckst, meine Güte, Hammer, das ist ja, die haben sich ja richtig viel Mühe gegeben. Sondern da kommt es halt wirklich auf den Inhalt drauf an. Und das ist halt mega geil. Da gibt es 4 Jungs und die haben halt alle, sag ich mal so, verschiedene Charakterzüge. Und innerhalb der Folgen passieren immer sehr viele Sachen, die auch sehr tagesaktuell sind. Da wird dann zum Beispiel einfach mal auch mit sehr vielen Stereotypen dann rumgeworfen. Vorurteile werden reingenommen oder auch Religion und Sexualität wird thematisiert, aber immer auf eine sehr dunkle, sarkastische, aber auch immer wieder humoristische Art und Weise. Und das regt dann Leute vielleicht auf, weil der Humor, der ist halt echt wohl ziemlich derbe. Es gibt dann immer so einen Punkt in der Serie, wo wirklich alles so komplett, also um 180 Grad sich dreht. Aber es gab jetzt keine spezielle Szene, weshalb sich gerade Leute aufgeregt haben, sondern Nee, das war jetzt einfach nur so eine Feststellung, wo dann einer gespielt hatte, so also vom Sinn her, sinngemäß würde ich das so wiederholen, von wegen so, wer guckt eigentlich noch South Park und wer findet das lustig und warum gibt es eigentlich noch diese rassistische Scheiße, sollte es 2019 eigentlich gar nicht mehr geben dürfen. Aber ich finde es immer schwierig, ich würde ja tatsächlich sagen, dass jeder Gag erstmal als Gag gelesen und gesehen werden muss. Und natürlich kann man dann sagen, okay, gut, ich finde den Gag scheiße und der Gag gefällt mir nicht und oder halt auch der Gag ist einfach irgendwie plump so und dann halt nicht lustig. Aber wenn es halt ein Gag sein soll, meine Güte, dann ist es halt ein Gag, dann ist es halt vielleicht ein Scheiß-Gag. Aber ein Gag ist ein Gag. Also es ist halt nichts ernst gemeint. Und ich glaube, viele Leute verstehen das nicht mehr so ganz und sehen halt Gags oder Jokes einfach nur als Aussage. So. Ja, es kommt halt immer auf, so, auf den Kontext halt drauf an. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was dann zum Beispiel, also manchmal sind solche Sachen halt auch echt grenzwertig, aber da sehe ich dann zum Beispiel als Beispiel immer ganz gerne unter anderem zum Beispiel die Schmähkritik von Böhmermann an. So, das so der Witz an mit dem ganzen Gedicht und Ziegenficker und Erdogan und so weiter und so fort, der war halt ziemlich derbe und man kann den so oder so sehen, aber im Endeffekt war es halt wirklich ein verdammt guter Witz, der halt völlig. Ja, aber das war ja. Also, das hat ja grenzüberschreitend auf der Grenze, wo quasi gesprungen wird, von auf der Grenze, über die Grenze, hinter die Grenze. Aber das hatte das, ja sogar noch einen politischen Hintergrund, das war ja sogar noch clever. Aber was ich meine, also meinetwegen kann auch richtig plumpe Scheiße, kann ich auch sagen, okay, das ist lustig. Also, keine Ahnung, irgendwie. Louis C.K. hat mal in einem Stand-Up-Special irgendwie am Anfang irgendwie einfach nur gesagt, irgendwie, hat halt gesagt, okay, was man alles nicht darf, Handys aus und so, keine Juden, ich glaube, das hatten sie auch gesagt. So, das hat er halt irgendwie gesagt. Und das war halt einfach nur, das ist einfach nur plump. Entschuldigung. Doch, das ist einfach nur eine plumpe, rassistische Aussage. Aber wie er es delivered hat, war es in dem Moment halt lustig, so, weil man natürlich auch weiß, okay, das war nicht ernst gemeint, das war ein Scherz. So, und wenn du es selbst nicht lustig findest, okay, dann muss man ja nicht drüber lachen. Aber ich finde, man darf darüber lachen, wenn man möchte, weil Gags halt Gags sind und nichts ja. Ernstes. Ja, aber ich finde, also ich finde, ich kann dich total nachvollziehen und ich bin auch eher auf der Position, alles ist erlaubt, so in dem Sinne. Aber ich finde dann doch irgendwo auf, es hört dann irgendwo auf, wenn es dann wirklich so einfach nur so derbe, so richtig Nazi-Humor, so, hö, alle Juden sind scheiße, weil die in Scheiße geboren wurden. So, ja, keine wow, Ahnung. Gut, dann ist es halt, ja. Zum einen ist es dann, muss man dann gucken, okay, meint die Person das gerade als wirklich als Gag oder sagt sie nur, sorry, das war ein Gag, so, um irgendwie rauszukommen. Ja, oh, das ist immer das Allerschlimmste. So, Entschuldigung, es ist Humor, das ist Sarkasmus, Entschuldigung, ja, dass ihr das genau. Nicht erkennt. Ja? Sorry, Juden sind scheiße, hahaha. Es ist Humor, es ist Satire, Satire darf alles. Wie heißt nochmal dieser eine YouTuber, dieser Dumme, der Frauen schlägt? Hier, wie heißt es nochmal? Der Typ. Der auch dieses Julian Bam nicht. Julians Blog? Julians Blog, genau hier. Der hat auch immer gesagt, ja, sorry, schwarzer Humor und sowas, ne? Aber war halt auch einfach dumm. Naja. Da kann ich mich nicht zu äußern, weil ich wirklich, also bei den YouTubern bin ich echt drauf, den einzigen wirklich YouTuber, dem ich folge, das ist PewDiePie. Aber ja, oh Gott, das war's. Jesus. Ja. Ja. Aber auch ich da. Ich stehe dazu. Also würde ich halt immer sagen, gut, wenn's. Es kann natürlich, dann kann es natürlich auch wirklich dumm sein. Da kann man auch sagen, dass das ein dummer Gag ist und kann man sich da auch drüber Leute machen, die drüber lustig machen, über Leute, die solche dummen Gags machen. Und man kann auch sagen, oh, das war einfach ein scheiß Gag. Ich möchte dich hier nicht mehr sehen. Du Bastard. So, kann man dann ruhig sagen, aber es war halt als Gag gemeint. So, das muss man dann auch vielleicht einfach mal akzeptieren. Ja, also ein bisschen so wie bei einem guten Tischler oder Maurer, das Handwerkliche, darauf kommt es an, also wie es dann das im Endeffekt richtig, dann genau. Quasi aussieht. Es ja, wenn die Mauer halt wirklich krumm und schief ist oder der Tisch halt überhaupt scheiße gehobelt ist, dann kannst du dich quasi als vermeintlich als Tischler oder Maurer bezeichnen, aber ist halt komplett scheiße, was du machst und keiner wird es ernst nehmen. Genau, das gleiche ist, glaube ich, auch bei einem guten Stand-up oder bei einem guten Witz, dass quasi, dass du eigentlich gut daran arbeiten kannst, aber wirklich, also im Endeffekt kommt es wirklich drauf an, wie das dann quasi das Endprodukt dann aussieht und das grobe Ganze dann betrachtet wird und nicht nur okay. Dieses eine. Ist das gut beschrieben? So heißt es. Es ist ein mittelmäßig funktionierendes Sinnbild. Ja, das. es geht nicht so ganz auf, aber ein bisschen. So ein bisschen. Aber weißt du, was auch aufgeht? Ja, nein. Diese Sendung, also. Sie hört auf. Sie hört auf. Kann ich noch einmal ganz kurz sagen, wie fucking angepisst ich bin? Heute war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Ich war unterwegs für meinen Arbeitgeber und war halt bei, es war hier Digitalpakt an Schulen, ne? Kommt ja gerade hier Digitalisierung groß. Da wird jetzt eine Grundgesetzänderung, kommt ja demnächst, glaube ich. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch nicht so ganz eingeladen. Also irgendwas mit dem Internet auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird das jetzt gefördert. Da gibt es solche Initiativen auch vom Bund gefördert. Digibits heißen die, glaube ich. Wo dann halt die ganzen Lehrer bekommen so eine Materialbox, wo so, was ist da drin? Ein Tablet ist da drin und dann halt solche Unterrichtsmaterialien und sowas. Auf jeden Fall war ich da an der Veranstaltung dazu in der Schule für ein MDR und sollte da halt das so, da war halt der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, Marco Tullner heißt er, glaube ich. So. Und ich habe da alles aufgezeichnet. Ich habe da mit dem Typ ein kleines Interview tatsächlich geführt. Und dann merke ich irgendwann, auch als ich dann in einem von diesen Workshops war, die da halt stattfanden für die ganzen Lehrer, wo die dann mit diesen Materialien lernen konnten, umzugehen. Und da sollte ich halt noch so eine kleine Reportage machen fürs Kinderradio vom NDR. Dann merke ich auf einmal, okay, fuck, mein Mikrofon zeichnet einfach nicht auf. Alles weg. Alles für den Arsch. Einfach komplett weg. Nee, eben kein Klassiker. Das ist noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Und es war einfach, der Pegel hat einfach nicht ausgestanden. Ich weiß nicht wieso. Und dann renne ich halt zurück zur Redaktion. Und dann geht's auf einmal wieder. Und es war einfach super schlimm. Es war einfach, das war einfach zu kotzen. Also sind die, alles, was du aufgenommen hast, ist also die, quasi. Die weg. Töne mit dem Politiker, die sind weg, weil dann war der Politiker Marco Tullner, der war natürlich dann auch futsch. Aber ich konnte dann noch, danach war noch ein Workshop. Das heißt, ich konnte noch mal rüberrennen und noch mal hier eine kleine Reportage fürs Kinderradio aufnehmen. Und die wird tatsächlich auch gespielt morgen, wenn alles gut läuft. Könnt ihr reinhören. MDR Tweens. Hört mal rein. Genau, wenn ihr quasi fertig seid mit diesem Podcast, der ja auch freitags veröffentlicht wird, dann direkt einfach mal rüberwechseln zu den jungen und coolen und spontanen Leuten vom NDR. Und wo findet man das dann? Bei Tweens, dem Kinderradio. Ich weiß gerade auch nicht, ob das online ist. Muss man mal googeln. Einfach reinhören. Ansonsten halt den Webplayer mal einfach mal rausholen. Und dann würde ich sagen, haben wir mal wieder hier eine Bravourleistung abgeliefert. Wir können ja, super toll. Ganz, wir können beruhigt ins Wochenende gehen. Und uns einfach mal zurücklehnen und entspannen. Ich habe einen fucking geröteten Rachen schon mal Anfang der Podcast-Folge gehabt und es ist nicht besser geworden. So viel kann ich sagen. Es ist schlimmer geworden. Ich sterbe. Ja, ob tschüss. Wie schön oder schlecht es Jona geht, das hört ihr nächstes. Es ist ein scheiß Cliffhanger. Bis dann, ciao. Ciao.